Sie hörten Geliebter Lügner, Briefe von Bernard Shaw und Stella Campbell, von Jerome Kilty. Mit Mario Adorf und Iris Berben. Komposition Hinrich Alpers und Michael Simon de Normier. Interpreten Cordula Frick, Violine, Juliane Frick, Violoncello, Hinrich Alpers, Klavier. Eine Produktion der Senfkornfilm Berlin 2006. Erschienen im Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2006. Regie Wolfgang Stockmann.